Dialoge, Seite 151. Ich werde nicht vergessen, dass ich in einer Zeit lebe, in der man glaubt, alle Probleme der Gesellschaft durch die Industrie lösen zu können, in der man sich unablässig mit der Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse beschäftigt. Ich werde mir diese Fragen umso mehr angelegen sein lassen, als sie ein sehr glückliches Ablenkungsmittel für die übertriebene Beschäftigung mit der inneren Politik sind.